Unter Mitmusikern wird er verehrt wie kaum ein anderer Star der Black Music Scene in den USA. Der Erfinder des von ihm selbst so betitelten P-Funk. Heute also im Soundcheck George Clinton und die P-Funk-Jünger. Am Mikrofon ist Rainer Blome. Boosting the bass volume to a deaf range, cracking a bottle of champagne, they exchange lyrical gratifications verbalized in the form of a toast. It's gonna take more! Here's the fuck on the jump high. Martial Law von George Clintons aktueller CD Smell My Finger. Sicher, James Brown gilt als der Funkmann Nummer 1, als der Godfather des Funk. Eine Bezeichnung, die man ihm zubilligte, als der Funk noch Soul hieß. Doch wenn es um die Musiker geht, wenn man die fragt, wer ist eure wichtigste Inspiration, wer ist euer Funkmann Nummer 1, dann gibt's eigentlich nur eine Antwort: George Clinton. War im Hip-Hop zwischen 86 und 88 noch James Brown der meistgesampelte Mann, so trat schon wenig später George Clinton dessen Nachfolge an. Und damit begann 89 die vierte Karriere des George Clinton, der 1941 in einem typischen US-amerikanischen Provinznest geboren wurde und jetzt schon seit mehr als 30 Jahren alle Trends der Black Music mitgeprägt hat. Hören wir zwei Hip-Hop-Gruppen mit Titeln aus jüngster Zeit, die das bezeugen. Zwei Gruppen, die es schon längere Zeit gibt, die aber nie ein Hehl daraus gemacht haben, dass George Clinton nicht nur Vorbild, sondern auch Mentor ist. De La Soul mit dem langjährigen Clinton-Partner Maceo Parker auf dem Saxophon und jetzt hier gleich Digital Underground mit dem Titel We. Drop top vet doing 90, front seat fresh hole, no 5-0 behind me. I know it is a fat house party, so yo, bust the death left. Rich baby's parents went away for the weekend. Ooh, there's plenty of freaks left, and there's gonna be freaking. The house party's peaking, so I'm sneaking upstairs with the fresh nut. Grab the rump, push the stunt, in the closet, spark the blunt. Hump the rump, puff the blunt, bust the nut. Oui. Ball says it's cool to come to work, but you can make it. Highly recognizing in your bed, but stankin' naked. The deck is on me. Here's some more condoms. I think I want a G, she said. My friend, it makes me wanna sing. Me, me, me, me. Ball says it's cool to come to work, but you can make it. Highly sitting in your bed, but. You know what I'm saying? Hey. I just gotta scream. Day. Tank is on full, the sun is in the sky, so you rhyme once and still sound flat. Peeking at the Smith girl, sneaking out the back door, leaping in the neighbor's pool naked. Join in skinny dip swimming, shaking when the wind blows, swan dive in the air. Fuck it. Excuse the bitch if I slip and my rhyme slow, but I got a feeling, hole in the feeling. I'm sitting on the ground, but my head is to the ceiling. Ooh, I got a freak on the way. She wants to come play, I'ma make her say, wee, 'cause a girl loves to G, especially when it comes to clean. And when I bust on her, I say wee. Yeah, smooth's having fun. Status flow, I'm called me a freak, jack in the box, yeah, I'll go on. A tight skirt and a tail, making crazy milk in living color. Gumbo from my mother, roller, coaster, toast, jam, Martin, Lawrence, skins when I slam. Slipping a fat drink like a dime stopper. When you see me in a club, you know I holler. I got the flu, but I'll still kiss you till you smell like boom boom. My ass is soggy, my drawers are wet, they're kind of foggy. I can't see a thing, I feel like a big fat. It was whack. I'm snuggling in the arms of a fresh dunt. Boozing's in my grill, peeping Benny Hill with a fat blunt. John Madden football, a fat hit off the beanie. Doggy star behind the bed and still can see the TV. Silly cartoons is getting watched. Like Juju, I think I see the blush. Boom! My mistake, it was the boom. Bust in on my man in the next room. Woo! Fuck you, Johnny. The smooth red Apple Jackson pet move. Fresh freak with the ice cubes in a mouth head move. Strip show with all the girls we know. Listen up. A dope hoe strip show with all the girls we know. I hit 5 G's in the mouth. Yes, we know. I won't kiss the feet if the girlie's got cheese toes. Clee won't leave me alone. I'm 5 G's. Thank you. Rapper von heute haben die Funk-Musik der Mid-70er Jahre am Leben erhalten. Das sagt George Clinton, das Zentrum des Interesses im heutigen Hip-Hop an der Funk-Musik. Und weiter, die Rapper haben plötzlich Erfolg mit der Musik, von der mir die Plattenfirmen schon seit Jahren erzählen, dass sie hoffnungslos veraltet sei. Dass die Rapper für Samples nicht zahlen, stört mich nicht. Ich werde nämlich hingehen und meine Samples von den Rap-Platten zurücksamplen. Im Gegenteil, selbst wenn einer der bekanntesten Rapper, nämlich Ice Cube, beschließt, ein Stück aufzunehmen, bei dem George Clintons Klassiker One Nation Under a Groove die Grundlage bildet, dann kommt Clinton, der Vater des B-Funk, gleich mit ins Studio und mischt mit. Feed your mind, see you behind and far. Longer will you be mine? And I'ma tell ya, I don't like drama. So do I have to put my hand cuffs on your mama? Cause Bertha Butt did her fucking booty with her. But I'd rather fuck you, boo, and make you say humdrum. Tweedy-dum, humdrum, don't succumb when I'm done fucking shit. One nation under a groove, getting down for the fuck of it. Tear the roof off this motherfucker like we did last night, son. And hit you with the pop gun. Here's my chance to dance my way out of my constriction. Gonna be freaking up and down the Hangup Alleyway. Yeah, with the groove I only got, we should all be moved. With the vodka. don't stop. And it won't stop. Here's my chance to dance my way. I don't like those tricks, yeah. Yeah, I feel the shit now. Shit. Ice Cube und Bob Gunn, das nichts anderes ist als ein Remake von George Clintons One Nation Under a Groove. Mit der ersten Gruppe, mit der George Clinton nach Jahren lokaler Erfolge international ins Lampenlicht trat, nämlich mit Funkadelic, nahm George Clinton das Original von One Nation Under a Groove auf. Funkadelic hatte er ein paar Jahre zuvor mit einigen langjährigen Mitstreitern, wie zum Beispiel Bootsy Collins und Bernie Worrell, gegründet, um Funk-Musik mit dem Psychedelic-Rock der Hippie-Ära zu verknüpfen. So I can get around it. So low. to dance our way out of our constriction. Gonna be freaking up and down the hang up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. We'll be right back. down as now. Do not attempt to adjust your radio. There's nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. But we will return it to you as soon as you are grooving. Welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, the dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb. Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way. 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig while we do it to you and your eardrum. With me, I'm known as Lollipop Man. Hell, it's the long head sucker. My motto is LA say. Y'all, now this is what I want y'all to do. If you got false defects or shortcomings like arthritis, rheumatism, or migraine, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. The funk not only moves, it can remove, dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Say Lollipop Man here, chocolate-coated freaking habit for me. Doing it to you in 3D. So groovy that I dig, man. Once upon a time called now. Somebody says that funk out the desert. I say stand it up. LA sing. Das war eine von vielen anderen Gruppen, die aus Funkadelic hervorgegangen sind. Das war Parliament mit dem Titel P-Funk. P-Funk, der von Clinton selbst gewählte und mittlerweile international akzeptierte Oberbegriff für seine Musik. International angesehen ist George Clinton inzwischen bereits in einem solchen Ausmaß, dass man ihn überall, wo er hinkommt, gleich ins Studio einlädt. So geschehen vor einiger Zeit auch in Paris, wo er mit der dortigen Funkgruppe FFF gleich einen Titel mit einspielte, den die Franzosen New Funk Generation nannten und wo sie George Clinton mit dem Ragamuffin Cutty Ranks konfrontierten. Now one thing about music, when it you feel no pain. Now the original Ragamuffin speak, man, and when me come, and tell the bull of them just a blossom. Lord have mercy. By the Bible, Lord, the bombard the bullet from the gun. And that's it, I go take away, I forget to freedom. By the Bible, Lord, the bombard the bullet from the gun. That's it, I go take away, I forget to freedom. better run, come freedom. Ragamuffin, I go chant them down, freedom. No pandemics, I just can't run, freedom. The whole of them I run, come freedom. To the deaf and the blind and the dumb, freedom. Rock them off a crown of the king. Anyway, me good lord, me full of discipline. Me born as a single, never born as a twin. Any girl me married, I forget a gold ring. By the Bible, lord, they bombard the bullet from the gun. And that's it, I go take me, I forget the freedom. By the Bible, lord, they bombard the bullet from the gun. That's it, I go take me, I forget the freedom, freedom. Frankreich mit George Clinton und Cutty Ranks mit der Verbeugung vor dem Meister des P-Funks. Die Musiker, die George Clinton in der ersten Hälfte der 70er Jahre als Funkadelic um sich scharte, bildeten im Laufe der Jahre eine große Familie, die sich neben Funkadelic auch in zahlreichen Abspaltergruppen betätigten, wie zum Beispiel Parliament, The Parlets, Zapp oder The Brides of Funkenstein. Der rührigste von allen war der Bassist, Gitarrist und Sänger Bootsy Collins, der mit seiner Bootsy's Rubber Band der erste P-Funk-Jünger war. Und auch mit anderen Platten bewies er das. So zum Beispiel, als er 1987 eine Platte mit dem Detroiter Sänger und Keyboarder Michael Wave einspielte. Do falling, but was it a dream? But now you're riding in my star limousine. My body's vibing, yeah, I want you. I can see the twinkle in your eyes. Oh, this is a red alert. Put on your mini skirt. Now do you wanna flirt and get live? This is a red alert. Don't make your body work, oh girl. You can make it if you try. I won't stop searching, so shine your light bright. I'll be prowling like a thief in the night. I'm gonna find you. There's no hiding. You're in my eyes, star searching. You're really bad, you're working. Star searching, take a ride. This is a red alert. Don't make your body work.